ihr hört. Framatz musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 86. Mit Veretta Dillard, 10cc, Dolly Cooper, Fleetwood Mac, Corky Hale, Kitty White, Elvis Presley, Scatman's Crothers, Alice Coltrane, John Fahey, Dorothy Ashby, Abby Lincoln, Julian Bream, Bobby Sexton und Earl Hooker und Free. Londoner Band Free gründete sich 1968. Da waren die meisten Bandmitglieder nicht einmal 20 Jahre alt oder sogar keiner von ihnen. All Right Now war der größte Hit der Band. Das war 1970. 3 Jahre später löste sich die Band dann auf. Mouthful of Grass stammt von 1969, ist ein Instrumentalstück und wurde nicht sehr häufig im Radio präsentiert. Jedenfalls kann ich mich nicht erinnern, das irgendwann mal gehört zu haben. Und in den 70ern und 80ern habe ich wirklich viel Radio gehört. Eine gute Gelegenheit, das jetzt nachzuholen. Ende der 60er gab es etliche gute Rockinstrumentals, auch langsame. Ein weiterer wird mit Fleetwood Macs Albatross folgen. Das war dann natürlich ein Hit, aber auch Mouthful of Grass, obwohl nicht annähernd so populär, muss sich nicht hinter Albatross verstecken, meiner Meinung nach. Vor allem, wenn man bedenkt, wie jung diese Musiker eben damals waren. Ähnlich jung wie die Band Free war auch die Sängerin Veretta Dillard aus Brooklyn, als sie 1951 Them the Ice aufnahm. Zum Plattenvertrag kam sie durch Savoy Records, nachdem die Talentsucher nach 2 Siegen Veretta Dillards bei den Nachwuchswettbewerben des Apollo Theaters auf sie aufmerksam wurden. Für die nächsten beiden Titel habe ich eine ähnliche Zusammenstellung wie gerade eben vorgenommen. Das heißt, ein Rock-Pop-Instrumental und eine Rhythm-and-Blues-Aufnahme aus den 50er Jahren. Zuerst 10cc mit Gizmo My Way von 1974, danach die relativ unbekannte Sängerin Dolly Cooper mit Ella Bar. Thank you. You know what I'm going to say. Do I have to tell you more? Hey, lava, but you look exciting. Ooh, ooh, la la, thrilling and inviting. I'm ready to take my leap if you give me just one peep. Das war natürlich wie angekündigt Albatross, zeitlose Musik von Fleetwood Mac, noch mit dem Gitarristen Peter Green. Zur britischen Band 10cc ist zu sagen, dass sie im Kern aus 4 Musikern bestand, alle Multi-Instrumentalisten. Die einen waren das spätere Duo Godley & Cream sowie der Keyboarder und Gitarrist Eric Stewart, der mal in der Beatband The Mindbenders gespielt hatte. Und außerdem als Vierter im Bunde Graham Goldman, der in den 60er Jahren bereits Hits für die Hollies, nämlich Look Through Any Window und die Yardbirds, For Your Love oder Heartful of Soul, geschrieben hatte. Über Dolly Cooper ist nicht sehr viel bekannt. Ihre Plattenkarriere begann, genau wie bei Veretta Dillard, 1952 bei Savoy Records, war dann 1957 bereits wieder vorbei. Veretta Dillard war ja doch etwas länger im Geschäft, nämlich 10 Jahre, also bis in die frühen 60er Jahre. Dolly Cooper hatte mal dann später mit der Doo-Wop-Gruppe The Flares für Modern aufgenommen. Die Flares hatte ich ja auch schon in einer vorherigen Sendung gespielt. Nun folgt gleich das erste Harfeninstrumental von dreien in Framats musikalisches Fundbüro. Die Harfenistin Corky Hale hält sich bei There is an Island in the West Indies zwar etwas zurück, aber dadurch kommt der Hörer in den Genuss der exzellenten Begleitmusiker Buddy Collette Flöte, Howard Roberts Gitarre und Chico Hamilton an den Drums. Bisher präsentierte ich zwei Rhythm and Blues Vokalistinnen aus den 50er Jahren. Veretta Dillard ist zumindest den Fans und den Oldie-Sammlern bekannt. Dolly Cooper könnte man beinahe obskur nennen. Das merkt man schon an den wenigen Informationen, die über sie verfügbar sind. Vom Namen ist die nun folgende Sängerin nicht bekannter als Veretta Dillard. was daran liegt, dass sie bei ihrer bekanntesten Aufnahme mit einem sehr, sehr populären und einflussreichen Duettpartner namentlich nicht genannt wurde. Diesen Titel habe ich natürlich auch ausgesucht und er wird auf Kitty White's Seesaw folgen. Seesaw, you got me riding on a seesaw. First I'm up in the air when you tell me that you care for me. Seesaw, you got me riding on a seesaw. Then I'm down on the ground just as blue as any gal can be. I've got to know right now, Mr. Man, just what you're gonna do. First I'm up and then I'm down and then you drag my heart around, but I'm still in love with you. Ooh, seesaw, you got me riding on a seesaw. It's a sin and a shame that you had to play your game with me. You got me riding on a seesaw. First I'm up in the air when you tell me that you care for me. Seesaw, you got me riding on a seesaw. Then I'm down on the ground just as blue as any gal can be. Well, I've got to know right now, Mr. Man, just what you're gonna do. First I'm up and then I'm down and then you drag my heart around, but I'm still in love with you. Ooh, seesaw, you got me riding on a seesaw. It's a sin and a shame that you had to play your game with me. He's gonna look good in your frying pan. If you fry him crisp, or you boil him right. He'll be sweeter than sugar with your every bite. Crawfish, crawfish. See, I got 'em. See the size, stripped and cleaned before your eyes. Sweet, look fresh and ready to cook. Crawfish, crawfish. Folks, listen to this story. It's one the world should know, of a Negro boy, 14, named Emmett Till. From Chicago to Mississippi to see his Uncle Mose, but we won't see little Emmett anymore. Emmett Till. His name will be a legend we all know. Tallahatchie, Mississippi to see his Uncle Mose, but we won't see little Emmett anymore. When younger he had polio, his mother's only child. She loved him as any mother would. His daddy wore the khaki, fought bravely for Uncle Sam, that his son might have the privilege that he should. A few days in Tallahatchie, Emmett with his little pals, to Money, Mississippi, grocery store to buy. They bought bubble gum and candy from the woman at the store. As they turned to leave, little Emmett said goodbye. His little pal said to him, "What you mean saying goodbye to the woman in Money grocery store?" They said, "She is good looking," Emmett said, "You're right." And that remark cost Emmett Till his life. Emmett Till, Emmett Till. His name will be a legend we all know. Tallahatchie, Mississippi, to see his Uncle Mose, but we won't see little Emmett anymore. 'Twas on the following Sunday, they say about 2 a.m., two bad men came and knocked at Mose's door. They said to Uncle Mose, "We've come to take the boy." He whistled at that woman and he must go. He was taken to a stable, beaten, shot right through the head. All one could hear were blows and Emmett's cries. Last words were, "Mama, save me, have mercy on me, Lord." The blows still fell, but little Emmett had died. Emmett Till, Emmett Till. His name will be a legend we all know. Tallahatchie, Mississippi, to see his Uncle Mose, but we won't see little Emmett anymore. Weights were placed upon his body, in the river they did flame, believing their fiendish crime they'd hide. But in time the body came afloat, still wearing daddy's ring. Ring and feet Uncle Mose identified. The two men went to trial, sat and grinned and smoked and chewed, as the fearful witnesses all did testify. Jurors out 65 minutes returned verdict in hand. Not guilty was their very prompt reply. Oh, Emmett Till, Emmett Till. His name will be a legend we all know. Tallahatchie, Mississippi, to see his Uncle Mose, but we won't see little Emmett anymore. we won't see little Emmett anymore. Oh, we won't see little Emmett anymore. Wie dieses Trio an Liedern zusammenhängt, erläutere ich jetzt gleich. Kitty White wurde 1923 als Kitty Jean Bilbrew in Los Angeles geboren und war im Dunstkreis der Jazzmusiker Chico Hamilton und Buddy Collette, die wir ja beide schon in dieser Sendung hörten, anzusiedeln. Sie nahm sehr viele Demos für andere Sänger auf. Das heißt, diese Aufnahmen sollten nicht veröffentlicht werden, sondern dienten den jeweiligen Interpreten als Orientierung und waren von den jeweiligen Komponisten oder den Musikverlagen für Artist und Repertoire Manager von Plattenfirmen gemacht worden. Der bekannte Duettpartner, das war natürlich kein geringerer als Elvis Presley, das Lied Crawfish aus dem Film King Creole. Das darauf folgende Lied dann, Death of Emmett Till, beruht auf einer traurigen und wahren Begebenheit, nämlich den Lynchmord an einem 14-jährigen afroamerikanischen Jungen. Das Lied wurde unter anderem von Bob Dylan aufgenommen. Wir hörten jetzt aber die Originalversion von Scatman Crothers and the Ramparts, so 1955 aufgenommen. Komponistin war die Mutter von Kitty White, nämlich A.C. Bilbrew. Zeit für den zweiten Teil Harfenmusik. 1971 spielte die Pianistin und Harfenistin Alice Coltrane zusammen mit dem John Coltrane-Protégé Pharaoh Sanders am Tenorsaxophon Set Chidananda ein. Alice Coltrane war nebenbei erwähnt die Witwe von John Coltrane. Yeah. Gitarrist John Fay startete, inspiriert durch Bluesmusiker wie Skip James, Booker White und Son House, mit dem Blues, sang ihn aber nicht. Stattdessen ließ er unterschiedliche Einflüsse in sein Gitarrenspiel zu, unter anderem die so genannte Klassik, wie in dem Stück, das wir gerade hörten, Dvořák, benannt nach Anton Dvořák. Die Harfe ist ein sehr altes Instrument und eher in der Klassik zu Hause, aber man kann, beziehungsweise Frau kann in diesem Fall auch genauso gut Jazz damit spielen. Dorothy Ashby mit Jollity. Afro Blue aus dem Jahr 1959 ist ein Standard geworden. Mongo Santa Maria hat das geschrieben und komponiert. Im gleichen Jahr 1959 wurde ein Text dazu von Oscar Brown geschrieben. Wir hören jetzt die allererste Vokalversion, die aufgenommen wurde. Abby Lincoln als Sängerin, Max Roach, ihr damaliger Ehemann am Schlagzeug. Afro Blue 1959. I hear a hand stroke on a drum, shades of delight, cocoa hue, rich as the night, afro blue. Elegant boy, beautiful girl, dancing for joy, delicate world. Shades of delight, cocoa hue, rich as the night, afro blue. Two young lovers face to face with undulating grace. They gently sway, then slip away to some secluded place. Shades of delight, cocoa hue, rich as the night, afro blue. Whispering trees echo their sighs, passionate pleas, tender replies. Shades of delight, cocoa hue, rich as the night, afro blue. Lovers in flight, upward they glide, burst at the height, slowly subside. Shades of delight, cocoa hue, rich as the night, afro blue. And my slumbering fantasy assumes reality, until it seems it's not a dream, the two are you and me. Shades of delight, cocoa hue, rich as the night, afro blue. Wir hörten mit John Fay einen Stahl-Saitengitarristen, dessen Haupteinfluss war der Blues war, aber genauso, der genauso Elementen aus der sogenannten E-Musik nicht komplett abgeneigt war. Jetzt kommt die pure Form der klassischen Musik. 1956 spielte der britische Gitarrist Julian Bream Johann Sebastian Bachs Präludium in C-Moll, Bach-Werkverzeichnis 999 ein, allerdings in D-Moll. Und natürlich auf einer klassischen Gitarre, das bedeutet, hier wurden keine Stahlsaiten gespielt, sondern natürlich Nylonsaiten. Thank you. Das war's beinahe schon mit Framats musikalisches Fundbüro. Danke für die Aufmerksamkeit. Jetzt kommt ein Sänger, der im Grunde keiner war. 1960 spielte der Gitarrist Earl Hooker den Titel Trying to Make a Living ein. Das war für das B&Baby-Label in Chicago. Er hatte aber keinen Sänger zur Verfügung, wollte das Lied aber genauso wenig selbst singen. Earl Hooker hatte schon die eine Seite der Single fertig, den Instrumentaltitel Dynamite. Aber was machen, wenn man jetzt keinen Sänger hat und selbst nicht singen will? Man fragt einfach die Stammgäste des Clubs, in dem man oft auftritt, ob da nicht einer von denen vielleicht Lust hätte, mal eine Single aufzunehmen. Bobby Sexton war ein Stammgast und war sogar schon einmal als Duettpartner für einen anderen Sänger bei einer Aufnahmesession eingesprungen und tat es hier noch ein zweites Mal, aber auch ein letztes Mal. Die Platte wurde in Chicago sogar ein lokaler Hit. Bobby Sexton hatte aber keine Ambition, seine Sänger- und Musikerkarriere weiter zu vertiefen. Ja, das war Framats musikalisches Fundbüro. Mein Name ist Frank Matthias. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Und nun Bobby Sexton, Trying to Make a Living mit der Earl Hooker Band. With a nickel and a key, waiting on someone to come and go along with me. I'm trying to make a living. Yeah, I'm trying to make a living. Trying to make a living. Best thing I can do. I want to bun my coat, bun my shoe, bun these clothes that have never been used. Bun my watch, bun my ring. Trying to tell you people, don't bun everything. I'm trying to make a living. Yeah, I'm trying to make a living. Trying to make a living. Best thing I can do. Bun my shoe, upon these clothes that have never been new. Upon my watch, bun my ring. Trying to tell you people I'm gonna bun everything. I'm trying to make a living. Yeah.